Das Lauftagebuch. Ja, herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe meines Lauftagebuchs und mittlerweile wahrscheinlich auch zur, ich weiß jetzt gar nicht, sechsten Ausgabe meiner Podcasts. Ja, das Lauftagebuch hatte ich ja versprochen, in recht kurzen Abständen möglichst wöchentlich zu publizieren. Ja, wie so viele Versprechen im Internet war das ein hohles Versprechen. Zumindest ein bisschen. In der letzten Woche habe ich es auf jeden Fall nicht geschafft. Daher jetzt in dieser Woche ein paar Worte zu meinen Fortschritten im Laufsport. Zunächst mal möchte ich sagen, habe ich mir eine kleine Pulsuhr geholt, mit der man den aktuellen Puls beim Laufen kontrollieren kann. Das ist insofern wichtig, als dass man meist zu schnell läuft und daher dann in dem niedrigen Pulsbereich besser läuft, wenn man zumindest dauerhaft laufen will, weil einem sonst ja recht schnell die Puste ausgeht, was mir dann auch in ein, zwei Tagen passiert ist. Dennoch war ich nicht träge und habe dann doch die Zeiten immer geschafft, sodass ich mich jetzt in der dritten Woche befinde und jetzt 23 Minuten laufe, nicht am Stück, sondern immer wieder unterbrochen durch Pausen auf eine halbe Stunde verteilt. Da sind immer dann 5- und 4-Minuten-Blöcke, die durch jeweils 1-Minuten-Blöcke, die nur durch Gehen stattfinden, da werden diese Laufabschnitte durch unterbrochen. Ja, viel mehr Spannendes gibt es eigentlich gar nicht zu erzählen. Was ganz interessant ist, dass je schöner das Wetter wird, umso mehr Spaß macht es auch, das Laufen. Bei schlechtem Wetter läuft es sich nicht so toll. Ja, wer hätte das gedacht? Mehr Infos gibt es dann beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!